bist du mein Enemy. Ich hab ne volle Batterie, die Bitch ist süß wie Mangerie. Deshalb fick ich sie, das ist kein Mystery. Du fickst keine Bitches nie, weil du nicht bekannt bist. Du bist nicht frei, nur weil du auf der Fresse landest. Bist du oben, wollen sie alle deine Freunde sein. Doch wenn du gestern nicht da warst, warum solltest du's heute sein? Wir haben uns durchgekämpft, durch den Dschungel. Heute hab ich Money, ich hab Geld an meiner Angel. Und du spielst Triangel, ich bin ein Trap-Rapper. An meinem Hals funkeln Diamonds und kein Lametta. Schau und keinen Kalender, jeden Tag steht Hustlen an. Es geht hier auf und ab, wie in einer Achterbahn. Was ist dein Problem, hä? Was ist dein Problem, hä? Was ist dein Problem, hä? Was ist dein Problem, was ist dein Problem, Bitch? Was ist dein Problem, hä? Was ist dein Problem? Hab das Hustler Life im Gen, wie Busta Rhymes und Wayne. Du bist sauer, weil bei uns beiden ein krasser Hype entsteht. Und dein Rasse-Vibe, die stets mit dem Waffeleisen schlägt. Vielleicht auch, weil sie bei uns zwei für ein Wassereis schon bläst. Und die Lampe dreimal rubelt, um den Flaschengeist zu sehen. Eck, der Busta weiß, wie's geht. Ich hab massig an Ideen. Deutsch rappe, ich hasse dein System. Jede Spastilein kriegt Fame. Doch ich trappe besser als Trapper. Rappe besser als Rapper. Acte besser als Actor. Es ist Echo Fresh, der Re-Gangster. Ein Fuß im Knast, ich shoote Cups und häng ab mit Hustensaft. Sage mir, hast du die Guts? Gib zu, dass dir der Schuh nicht passt. Die Bitches sind am Squirken. Fitness ist wie Twerken. Jede Marke, die was von sich hält, macht Business mit dem Türken. Sie steht auf 3 Tage Bad und ich lass mir einen stehen. Höre Klassik am Buffet. Brudi, was ist dein Problem? Ha? Was ist dein Problem?